Warum gerade Griechenland? Dass Griechenland überhaupt in die Europäische Währungsunion kam, war ein Unfall der europäischen Integrationsgeschichte gewesen. Noch Anfang 1998 hatte Griechenland bei den beiden Konvergenzkriterien langfristiger Zins- und Finanzierungssaldo den letzten Rang in der damaligen Europäischen Union eingenommen. Beim Schuldenstand war es der drittletzte Rang. Eine Mitgliedschaft Griechenlands in der Währungsunion erschien damals als völlig absurd, wenn die Konvergenzkriterien überhaupt irgendeinen Sinn machen sollten. Die Währungsunion startete im Januar 1999 folgerichtig ohne Griechenland. 2 Jahre später meldete Griechenland überraschend für das Jahr 2000 einen Finanzierungssaldo von nur 1,6% des BIP und durfte, ohne dass es darüber große Diskussionen gab, ebenfalls beitreten. Das zeigt, der Europäische Rat nahm von Anfang an die Konvergenzkriterien nicht ernst. Schon die Aufnahme von Italien mit einem Schuldenstand von 122% des Sozialprodukts war 1998 ein klarer Regelverstoß gewesen. Die Aufnahme von Griechenland im Jahre 2000 war dann nur eine logische und zwingende Konsequenz, falls man den offiziellen Zahlen der griechischen Regierung zum Finanzierungssaldo des Jahres 1999 Glauben schenkte. Nach diesen beiden massiven Regelverstößen in der Geburtsstunde der Währungsunion war die Entschärfung des Stabilitätspakts durch Deutschland und Frankreich im Jahre 2002 nur ein folgerichtiges Verhalten von Politikern, die offenbar von Anfang an ihre eigenen Verträge dort nicht ernst genommen hatten, wo sie zu unangenehmen Konsequenzen zu führen drohten. Es war wohl auch kein Zufall, dass ausgerechnet der italienische Kommissionspräsident Prodi im Jahre 2002 den Stabilitätspakt stupide nannte. Europäische Kommission, Europäischer Rat und Mitgliedstaaten hatten mehrheitlich von Anfang an zu den Konvergenzkriterien und den fiskalischen Vorgaben des Maastricht-Vertrages eine Haltung des benign neglect und die deutsche Regierung machte dabei mit. Griechenland trieb lediglich den Betrug an Geist und Inhalt des Vertrages, den auch andere begingen, unbekümmert mit levantinischer Schleue auf die Spitze, als es um den Eintritt in die Währungsunion zu erlangen, schlicht Zahlen fälschte. Das konnte nur gut gehen, weil es ein stillschweigendes Einvernehmen mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat gab, Griechenland den Beitritt irgendwie zu ermöglichen. Opportunismus und Sentimentalität gegenüber einem kleinen Land am Rande Europas, das angeblich vor 2500 Jahren die Wiege der europäischen Demokratie gewesen war, gingen dabei eine unglückliche Verbindung ein. 2004 gestand dann die neu gewählte konservative Regierung ein, dass die abgewählte sozialistische Regierung 4 Jahre zuvor Zahlen gefälscht habe, um den Beitritt zu erlangen. Die Reaktion aus Brüssel war milde. Der portugiesische Kommissionspräsident Barroso, ebenfalls aus einem kleinen südlichen Land am Rande Europas stammend, hatte Verständnis für die Lage Griechenlands. Er lobte die neue Regierung für ihre Ehrlichkeit und ihre mutigen Schritte und äußerte die Erwartung, sie werde die Zahlen bis 2006 in Ordnung bringen. Das geschah natürlich nicht. Das öffentliche Defizit blieb extrem hoch und betrug im Jahre 2006 5,7% des BIP. 2008 sprang es dann auf 9,8 und 2009 sogar auf 15,8% des BIP. Dann, nachdem die konservative Regierung erneut durch eine sozialistische Regierung abgelöst worden war, kam im September 2009 der Offenbarungseid. Und das war der Beginn der Eurokrise. Jeder, der sich für Zahlen interessierte, wusste schon vorher, dass die Situation in Griechenland nicht haltbar war. Die italienische Regierung, auch ein großer Haushaltssünder, hatte sich immerhin traditionell vor allem bei ihren eigenen sparfreudigen Bürgern verschuldet. Ganz anders Griechenland. Dort kam der gesamte Staatskredit indirekt aus dem Ausland. In jedem einzelnen Jahr bis 2008 war das absurd hohe Leistungsbilanzdefizit Griechenlands noch weitaus höher als das Staatsdefizit. Selbst im ersten Jahr der Konsolidierungsphase 2010 betrug es noch 12,3% des BIP. Nicht nur der Staat, auch die private Wirtschaft lebte weitgehend vom Kapitalimport. Die Auslandskredite speisten 10 Jahre lang das Wirtschaftswachstum, sorgten für steigende Löhne, steigende Staatsausgaben und bewirkten allgemein das Euro-Wunder. Gleichzeitig gingen große Teile der sowieso bescheidenen Exportwirtschaft an zu hohen Kosten zugrunde. Die Preise stiegen seit dem Beitritt zum Euro um 40%, die Lohnstückkosten um 32%. Der griechische Fall zeigt im Brennglas und mit starker Überzeichnung all die Probleme, die auch andere Südländer des Euroraums betreffen.